nie die ganze Zeit, also ich, mir geht es auch so, dass ich auch, wenn man, also vor allem von meinem Anfang, als du gesprochen hast, hast du ja sehr viel über irgendwie diese deutsche Misere und diesen deutschen Geist und diese ganze Entwicklung in der Philosophie und so weiter gesprochen. Und also und dann gab es sozusagen die Erwiderung, also nein, das ist irgendwie eigentlich ganz anders, weil tatsächlich, also ich habe das so ein bisschen verstanden, Luther, also das wäre so ein Teil davon, wäre die Antwort auf die Frage, die du eben gestellt hast. Also Lutheraner lösen das Problem der Widerständigkeit so, dass sie sagen, ja, wir sind ja eigentlich alle gleich, ja, und das ist auch egal irgendwie, und deswegen bringt es halt wahrscheinlich auch wenig, sich da zu wehren und so weiter, weil ist halt scheiße, aber wir müssen uns nichts draus machen, weil wir brauchen noch einen Ablasskauf, wir brauchen noch kein Geld und so weiter. Aber, also sozusagen, das würde ich sagen, ist erstmal eine plausible Antwort auf das Problem, warum das Widerständige so nach hinten losgeht, ja, in dem Moment. Aber, was ich, also sozusagen, würde ich dann sagen, das könnte man kategorisieren als eine Art von, im Grunde genommen haben die auch sowas wie Ethikabschaffung, weil es gibt ja keine Verantwortung, also ich weiß, es ist hart, also jetzt, aber um den Gedanken zu Ende zu führen, also sozusagen, das wo ja, hast du ja auch ausgeführt, so, also sozusagen, ich kann da irgendwie mitmachen und letztlich bin ich nur so als ich vor Gott und so weiter verantwortlich und auch und so weiter. Und dann aber noch die Frage, die ja auch immer drinsteckt in diesem deutschen Wesen-Ding, ja, also wie kommt es dann zu dieser Lurigkeit, zu diesem, also was ist sozusagen, es muss ja irgendwas dann doch so normativ wirkt. Also das vermisse ich bisher, das nochmal aufzusuchen. Also wo kommt, wenn doch die Ethik, möchte ich mal so hart sagen, oder zumindest solche Vorstellungen über gutes Handeln irgendwie, weil man eben, ja, also so dieses Irdische so gleich gemacht hat, wo kommt dann das her, dass man trotzdem aber so stur irgendwie glaubt, dass man halt, also wenn man trotzdem jetzt mal diesen Klischees über den Protestantismus folgen will, erstmal dieser Arbeitsethos und all dieser, dieses, dass man sich irgendwie, also dieses, man muss irgendwie aber nicht zu viel wollen und irgendwie wieder klein und so weiter, all dieser Kram, halt, ja, also wo kommt das her, wenn es, das finde ich halt interessant. Ja. Und,